Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu A, kurz von nach, 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt, und los geht's. Erstens, ich wurde in die Welt gedonnert am 31. Oktober 1929. Halloween. Was, jetzt habe ich auf die Jahreszahl nicht gehört, 29. Correct. Jahreszeit nicht geachtet. Jahreszahl nicht geachtet. Es war Winter. Ja, ich habe nur bei dem Monat, bei dem Datum. Egal. Es war Winter. Es war Herbst. Na, wisst ihr schon? Also mich, das Wort donnern gibt mir zu denken, weil ich denke, dass das mit Absicht gewählt ist. Ehrlich gesagt, ich habe angefangen zu überlegen, ich will nicht immer schreiben, erblickte das Licht der Welt. Ah ja, okay. Dann ist wahrscheinlich keinerlei Hintergedanke. Aber vielleicht jedoch. Wer weiß. Zweitens, als Überflieger in der Schule übersprang ich schlappe 2 Schulklassen und studierte letztlich 1946 Chemie. Chemie, sagst du? Können wir noch ein paar Mal wiederholen? Chemie? Herr BASF. Nein. Drittens, durch meinen Umzug nach Südamerika wurde jedoch aus dem Studium nichts. Wann ist er denn umgezogen? Oder sie? Sind ja so nach dem Krieg, sind ja sehr viele Deutsche nach Südamerika umgezogen. Mengele. Wow. Ich glaube nicht, dass der 46 angefangen hat, Chemie zu studieren. Ich glaube auch, dass der nicht 29 geboren ist, aber es war jetzt auch so mein erster Gedanke. In Südamerika, und das ist Hinweis Nummer 4, schlug ich mich als Bibliothekar am Fließband und als Sekretär /in durch. Stell dir mal ein Bibliothekar am Fließband vor. /in. Es gibt in Nürnberg einen Rückgabeautomat für die Stadtbibliothek und da legst du einfach die Bücher von außen, die alle, ich glaube, so RFID-Chips drin haben, rein. Dann kippen die so nach hinten und fahren über so ein Fließband weg. Und da stehen aber auch tatsächlich Leute, die noch irgendwie nachsortieren müssen oder ähnliches. Das sind ja prinzipiell Bibliothekaren, die aber an dem Fließband tätig sind. Das ist sehr interessant. Ist es eine von denen? Nein. Ich glaube nicht. Noch. Hinweis Nummer 5. Mit 19 Jahren kehrte ich in mein Heimat zurück und wandte mich den Rechtswissenschaften zu. Auch hier zog ich es durch. Nach nur 6 Semestern schloss ich mein Jurastudium erfolgreich ab. Nicht schlecht. Und der hatte schon 3 Jobs in Südamerika, bevor er 19 war. Ja, und es waren sogar noch ein paar mehr. Ich habe es ein bisschen zusammen. Ein sehr fleißiger Pursche. Schläft der Mensch? Ich glaube schon. No lo sé. Hinweis Nummer 7. Mit 27 beendete ich meine olympische Sportlerkarriere. Zitat, what? Denn kommt der Ruhm zu schnell, steigt er einem leicht zu Kopf. Bei mir war es kurz davor. Okay, das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Dominik, das ist dein Fachgebiet. Ein Mensch, der quasi sein Potenzial maximal ausschöpft. Ja gut, aber dann die nächsten Olympischen Spiele, dann wäre 31, das ist dann auch schon irgendwie der Zenit überschritten bei manchen. Also hängt da wenig von der Sportart ab sicherlich, aber. Dir ist bewusst, dass er Chemie abgeschlossen hat, Jura abgeschlossen hat und jetzt auch bei den Olympischen Spielen Chemie am Start? Chemie hat er nicht abgeschlossen. Korrekt. Ach, Chemie hat nicht, da ist er ja. Du hast nicht zugehört. Aus dem Land. Aber ja, gegangen. Olympia kann man doch nie mehr machen, das ist doch nur alle 4 Jahre. Hast dich auch schon angemeldet? Gewagt, gewagt. Außer du magst Winter und Sommer. Dann ist ein bisschen öfter. Ich weiß nicht, macht das jemand? Gibt es einen Sportler, der Winter- und Sommerspiele mitmacht? Ja, ich glaube nicht. Doch, echt? doch, gab's. Weiß ich aber nicht mehr. Es gab auch jemanden, der in Amerika Baseball gespielt hat und Football. Ja, oh, okay. Ja, das gab's. Es gab auch Michael Jordan, der irgendwie versucht hat, nach seiner Basketballkarriere parallel noch Baseball zu spielen und noch Golf, oder? Ja, ich glaube schon. Nee, nicht professionell. Aber der hat ja nacheinander. Und es gab aber jemanden, der quasi das parallel gemacht hat. Okay, nächster Hinweis. Ich komponierte für die Plattenfirma RCA vor allem Schlager. Auch tourte ich durch Nachtclubs, sang und spielte die Gitarre. Roy Black. Nein. Keine Ahnung. Ich war, glaube ich, selten so gespannt auf die Auflösung. Was ist das für ein Typ? Es sind auch deswegen ein paar mehr Hinweise, weil einfach so viele schöne Sachen dabei sind. Na, vielleicht hilft euch ja Der nächste, und das ist, glaube ich, mein Lieblingshinweis. Ich war ein echter Tausendsasser. Ach. Der fand ein Jagdgewehr mit 3 Läufen, ein spezielles Türschloss und ich hatte sogar ein Gebrauchsmuster für eine Zahnbürste mit integrierter Zahnpasta. Mein Versuch 2005, dann in die Politik zu wechseln, scheiterte jedoch. Sehr deutlich. 2005? Ja. I have no fucking clue. Ich habe das Gefühl, dass man das wissen sollte. Nee, ich habe das Gefühl, ich habe keine Ahnung. Ich finde einfach diese Vorstellung, ein Gewehr mit 3 Läufen, mega witzig. Ich finde die Zahnbürste tatsächlich spektakulärer. Ja, aber das ist ja nur ein Gebrauchsmuster. Das ist kein Patent. Muss ich dann jetzt die Partei fürs Türschloss ergreifen oder können wir auch so weitermachen? Nächster Hinweis. Meine Autobiografie erschien 2011 mit dem Titel Name der Person, mein Leben, meine Filme. Und landete auf Platz 1 der Spiegel Bestseller. Meine Filme. Hatten wir schon irgendwas mit Filmen an der Stelle? Ich glaube nicht. Du siehst mich geplättet. Sport und Film, und der Dominik weiß es schon wieder nicht. Ja. Ihr werdet lachen. Am 27. Juni 2016 starb ich im Alter von 86 Jahren in Rom. Mein letztes Wort, grazie. Na, warum hätten wir jetzt da lachen sollen? Nein. Bud Spencer. Korrekt. Es ist Bud Spencer. Alias fuck. Carlo Petersoli. Natürlich. Wie du immer so schön sagst, hätten wir auch früher drauf kommen können. Aber hallo. Ja. Olympische Spiele hätte ich eigentlich schon. Welcher Hinweis war das? Habe ich es noch geschafft? Ich müsste nachzählen, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich halte verloren. Nichts von Zahlen. Hinweis 13 von 28. Oh Mann, ich habe Bud Spencer nicht erst beim 100-millionsten Hinweis erraten. Aber mega witzig, Bud Spencer hat einfach ein Patent auf ein Jagdgewehr mit 3 Läufen. Das ist einfach mega lustig. Ah, ich komme mir gerade vor wie am Ende von Sixth Sense. Spoiler, es gibt einen Spoiler. Es war so klar alles, es lag alles vor mir, ich wusste das alles eigentlich schon mal. Sehr schön. Ich habe hier noch 2 Hinweise. Ein Schwimmbad ist nach mir benannt. Korrekt, das ist der nächste Hinweis. Nach mir ist ein Schwimmbad in Schießtal benannt. Das ist aber, wenn du am Anfang dich auf irgendwas versteifst und ich hatte irgendwie einen Deutschen vor Augen. Ich weiß nicht warum. Und darauf habe ich mich versteift. Wahrscheinlich wegen dem aus dem Land fliehen nach Südamerika. Weil wir da rumgescherzt haben. Warum ist er denn nach Südamerika? Ich glaube, das war wegen seinen Eltern. Die sind da gegangen. Okay. Und ich hätte Italien, das hatte ich überhaupt nicht auf der Liste der Möglichkeiten. Aber ja, das muss man wissen eigentlich. Und natürlich der letzte Hinweis. Neben meinem quirligen Filmpartner wirkte ich noch behäbiger, als ich eh schon aussah. Ich teilte mit ihm Bohnen, Würstchen, Bier und zünftige Prügeleien. Beliebt insbesondere durch die schnodderdeutsche Synchronarbeit bin ich unter anderem Banana Joe. Ich weiß es, Ottfried Fischer. Die Synchronisation der Bud Spencer und Terence Hill Filme ist ja ein Thema für sich. Absolut. Also das ist auch vielen nicht bewusst, dass ganz, ganz viele dieser Witze im englischen Original überhaupt gar nicht vorhanden sind. Italienischen Original. Im italienischen Original nicht vorhanden sind. Ja. Und das ist ein viel ernsterer und brutalerer Film, glaube ich, im Original. Es gibt manche, die auch mehrfach synchronisiert wurden. Soweit ich weiß, gab es auch sogar italienische, die dann neu, weil man gemerkt hat, im Ausland hat man Erfolg, wenn man das Ganze ihn lustig synchronisiert, die dann nachwirkend im italienischen Original neu geschnitten bzw. synchronisiert wurden. Das wiederum erinnert mich jetzt erneut an Macho Man. Das ist einfach dann ein deutscher Film, der dann nochmal drüber synchronisiert wurde. Ja gut, aber das lag ja dran, dass du den Originalschauspieler kaum verstanden hast. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach Stilmittel war an der Stelle. Ich weiß es nicht. Wir werden ja sicherlich im kompletten deutschsprachigen Raum gehört. Also für die Nicht-Franken, Nicht-Nürnberger, die den Kultfilm Macho Man nicht kennen. Schau ihn nicht an, er ist der einzige Schrott. Aber hallo? Irgendwie lustig. Nein, aber bitte mal einfach nach dem Trailer suchen, da ist schon vieles gesagt. Naja, also ja. Ich würde jetzt mal fast sagen, das ist die deutsche Antwort auf Bud Spencer. Jetzt pass mal auf, was du gegen Bud Spencer sagst. Gar nichts, das war ein Lob. Nein. Sonst gibt's eine Dampfhamme. Ich habe Bud Spencer gerade mit René Weller verglichen. Das ist ja wohl eine Adelung. Eine Art. Philipp, wir brechen das Ganze ab an der Stelle. Gute Nacht, liebe Leute. Schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.